Servus Freunde, mein Name ist Vega von Freunde von Niemand. Checkt meinen jungen Crystal Meth aus. Ich bin so crazy, ich komm mit deinem Basie und werde weiter Mucke machen, bis ich erstmal so gut wie shady kann. Sind nachts auf den Straßen und verteilen Behagen an die ganzen Möchtegern-Harten. Nein, ich denke nicht ans Versagen. Bin bei Hattig mit den Chips am Start, hab Probleme im Vaterstaat. Gelbe Briefe vom Amtsgericht, fuck it, ich bin hart am Arsch. Schreibe Texte statt etwas für die Schule machen. Und meine Lehrer brauchen mich mit der Scheiße nicht zuzuquatschen. Bin der Junge, der die Masse mit sich reißt, der seine Kacke nicht mehr teilt. Ich geb immer noch rein Scheiß. Bin der Junge, der die Sache nicht mal peilt, aber Patte macht die ein, junger Mike Tyson. Also sag mir doch mal, wer ihr seid. Sag nicht, dass ihr nach Sternen greift, das könnt höchstens im Märchen sein. Deine Freundin ist auf Crystal Meth, sie hat keinen Trip. Dieser Junge steht in der Zeitschrift, weil er zeigt es. Und ich geb besser Hinterkunft, wenn ich komm, wenn ich komm. Dass sie sind Zeilen aus Beton. Und sie halten die Fresse, wenn ich komm. Wer will sich messen, denn es gibt Action, wenn ich komm. Oh yeah. Geht besser in Deckung, wenn ich komm, wenn ich komm. Dass diese Zeilen aus Beton. Und sie halten die Fresse, wenn ich komm. Wer will sich messen, denn es gibt Action, wenn ich komm. Es gibt Action, wenn ich komm. Yeah. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ich mach Street Rap mit der Bomberjacke und der E-Spec. Reden viel vom Ballern, doch Fakt ist, ihr schießt, ne? Ich seh deutsche Rapper, die hier vorgeben, der King zu sein. Doch meine Mucke fickt ihn trotzdem locker in ihr Hinterteil. Und jeder Spinner meint, mein Rap sei ihnen zu asozial. Doch trotzdem führe ich deren Tochter aus an ihrem Abiball. Polizisten denken, mich juckt es, was sie so zu mir sagen. Nein, ich würde mich trotz vor Bestrafung für meinen Bruder schlagen. Ich bin ein ehrlicher Junge, mach mich gerade für die Fam. Mach mich gerade für die Fans, mach mich gerade für die Gang. Dieser Chabo ist am Schreiben jeden Tag. Und du bist wie mein Klopapier, der nichts zu scheiße mit dir ab. 13-12, Antikops, FVN, gib ihm Props. Trank mit Vega und Boss, die ersten Jägermeister-Shops. Und ich mach Mucke, die im Ort bleibt wie ein Tinnitus. In unseren Reihen findest du keinen, der nur friedlich guckt. Und ich geh besser in Deckung, wenn ich komm, wenn ich komm. Dass sie sind Zeilen aus Beton. Und sie halten die Fresse, wenn ich komm. Wer will sich messen, denn es gibt Action, wenn ich komm. Oh yeah. Geht besser in Deckung, wenn ich komm, wenn ich komm. Dass sie sind Zeilen aus Beton. Und sie halten die Fresse, wenn ich komm. Wer will sich messen, denn es gibt Action, wenn ich komm. Es gibt Action, wenn ich komm. Oh yeah. Glauben wir, es wird richtig Action geben, wenn ich komm. Meine Freunde. Yeah. Crystal Meth. Peace.